Let me go! be singing, hey, hey, I wanna see your body moving every day. Let's keep on singing, hey. Roll auf die Piste, denn ich muss mich bewegen. Die Szene